Enrico Globokars Werkreihe von insgesamt 9 bisher entstandenen Diskurkompositionen nimmt diese 5. eine Sonderstellung ein. Geschrieben für 4 Saxophone spielt sich Diskur 5 nicht etwa im Konzertsaal ab. Anders als in den übrigen Kompositionen der Werkreihe bringt Globokar in Diskur 5 nicht nur die Musiker untereinander, sondern auch das Publikum mit den Musikern in einen kommunikativen Diskurs. Bevor das Publikum den Saal betritt, beginnen die Saxophonisten an 4 verschiedenen Plätzen zu spielen. Langsam bewegen sie sich auf die Gruppe von Zuhörern zu und durch sie hindurch. Beweglichkeit spielt in Diskur 5 eine entscheidende Rolle. Die Beweglichkeit des Hörers einerseits, der unterschiedliche Positionen zu den Klangereignissen einnehmen kann, Bewegungsfreiheit der Instrumentalisten andererseits, die durch häufige Positionswechsel das Klangbild der Komposition ständig verändern. Globokar verfolgt mit dieser Anlage das Ziel, jeden einzelnen Instrumentalisten und Zuhörer als Individuum zu behandeln, das die Musik jeweils unter anderen Aspekten hören und als ständig variierende Kommunikation verstehen soll. Die Hauptidee von diesem Werk ist die Frage, wie kann ich eine musikalische Rede entwickeln, die für jeden Zuschauer verschieden sein wird. Also normalerweise in einem Konzert von einer Bühne, man strahlt aus ein Produkt für, sagen wir, 500 Leute. Alle 500 Leute bekommen dasselbe. Hier in diesem Falle, ich fragte mich, wie kann ich etwas anbieten, wo jede Person etwas Verschiedenes hören wird. Also wenn man sagt verschieden ist, dann auch persönlich, nicht wahr? Dass jede Person bekommt etwas, was verschieden ist von der anderen. Und das natürlich, man kann es praktisch vielleicht nicht ganz durchführen, aber mindestens symbolisch, dass man versteht, worüber es geht. Und natürlich, um das zu erreichen, sie brauchen eine bewegliche Masse von Leuten. Wenn die Leute sitzen im Saal, sie können das nicht durchführen. Deswegen, ich habe mich entschieden, dass dieses Stück könnte nur am Anfang eines Konzertes stehen, wo die Leute noch nicht im Saal sind. Also wenn sie noch in Bewegung sind. Deswegen das Ideale wäre, dass die 4 Saxophonisten auf 4 Ecken von 4 Straßen, die zum Saal führen, stehen würden und schon dort die Personen begegnen würden. Und am Ende sie leiten das Publikum im Saal, wo das Konzert stattfinden sollte, aber man versteht, dass das Konzert zu Ende schon ist. Nicht nur das Publikum wird in Globokars Diskur 5 mit einer völlig veränderten Konzertsituation konfrontiert, sondern auch die Saxophonisten. Ihnen hat Vinko Globokar innerhalb der Aufführung unterschiedliche Aufgaben übertragen. So bewegen sie sich voneinander weg, werden als Solisten behandelt, die sich durch das Publikum bewegen, oder treffen wieder aufeinander, um sich erneut zum Quartett zu formieren. So, es ist eine Art von Ritual, der da vorgeschlagen ist, wo sind vier Individuen, die keinen Kontakt haben, dann sie sammeln sich zusammen, dann haben verschiedene Aufgaben, wo sie zusammen sie ausarbeiten, dann wieder die werden individualistisch behandelt, indem sie müssen das Publikum befragen mit Tonbändern. Und dann wieder am Ende, sie werden als Quartett behandelt, aber als stummes Quartett. Also wo sie keine Musik mehr geben, aber nur die Gestik ist noch präsent auf der Bühne da. Sind Sie im Konzert, um Werke zu hören und kennenzulernen, oder eher um den Dirigenten oder den Solisten zu bewundern? Das Ganze, sei es doch Wissenschaft, sei es doch Technologie, heilen müsse. Jeder der Saxophonisten trägt ein kleines Tonbandgerät, auf dem Texte meist Fragen zu hören sind. Die Fragen beziehen sich direkt auf die Musik und deren Rezeption. So bindet Globokar durch die Tonbandstimmen neben musikalischen auch sprachliche Kommunikationselemente in seine Diskurkomposition ein. Indem die Saxophonisten mit den Tonbändern gezielt auf bestimmte Hörer zugehen, kommen diese in unmittelbaren Kontakt mit der Komposition und werden der Intention des Komponisten entsprechend zu Akteuren. Die auf Tonband aufgenommenen Texte übrigens hat Vinko Globokar selbst geschrieben. Hauptsächlich sind meine Texte. Die Ideen natürlich sind in der Luft. Also man kann sie überall finden in verschiedenen Texten, aber ich habe doch selbst sie ausgearbeitet. Es sind Texte, die, sagen wir, polemisch sind, wo ich versuche klarzustellen, dass es ist eine Infragestellung des Konzertes. Es handelt sich um eine Infragestellung und die Antworten sowieso sind nicht erlaubt. Also das Publikum hat keine Zeit, um zu antworten auf diese Frage, weil ist der Spieler selbst, der die Antwort gibt. Aber anstatt sie zu sagen, er spielt die Antwort. Also sie wird unverständlich. Man kann nur vermuten, was er da erzählt. Erwerbsdenken bestimmt ist, gefällt Ihnen eine automatische Instrumentaldichtung, dass das musikalische Werk eine Ware ist, die den gleichen Gesetzen des Werkes des Vertriebs, des Verkaufens unterworfen ist, wie etwa Schuhe oder ein Thank you. Diskur 5 für vier Saxophone endet dort, wo Vinko Globokar seine Komposition nicht aufgeführt wissen will, im Konzertsaal. Nachdem die Saxophonisten das Publikum in den Saal geführt und auf der Bühne Platz genommen haben, scheint die Musik zu erstarren. Die Instrumente werden nicht mehr angeblasen, die Musiker gestikulieren lediglich und durch die Instrumente wird nur noch geatmet. Am Ende, sie werden als Quartett behandelt, aber als stummes Quartett. Also wo sie keine Musik mehr geben, aber nur die Gestik ist noch präsent. So verwandelt sich der ereignisreiche Klang- und Bewegungsdiskurs, der sich außerhalb des Konzertsaales abspielte, zum abgenutzten Klischee. Zur beklemmend sinnentleerten Geste, mit der das Publikum im Bewusstsein dessen, was sich vor dem Konzertsaal abspielte, konfrontiert wird.